بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله ist aller Barmherzigen Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah Azza wa Jal in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Brüder und liebe Schwestern, wir werden inshallah ta'ala heute an der Stelle weitermachen, denn wir beim letzten Mal fertig gewesen waren. Und zwar, nachdem wir uns über das Gebet allgemein unterhalten haben, möchten wir bi'idhnillahi ta'ala und nachdem wir auch über die Mubah-Handlungen des Salah gesprochen haben, möchten wir uns jetzt anschauen, welche Teile des Salah sind Fard, welche Teile des Salah sind Wajib, und dann wissen wir auch automatisch, welche Teile des Salah Sunna sind, und so wissen wir, wie wir uns jeweils zu verhalten haben, wenn wir ein Salah verrichten und dabei einen Fehler machen, denn das anschließende Kapitel ist nämlich dann zu lernen, was wir im Falle eines Falles machen. Wir werden heute inshallah ta'ala uns unterhalten über die Fard-Handlungen des Salah und versuchen inshallah ta'ala auch mit dem Kapitel über die beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen zumindest anzufangen und ein Vorwort darüber zu erwähnen. Die Fard-Handlung des Salah, das erste, was wir verstehen sollten, ist, was ist überhaupt eine Fard-Handlung im Salah? Erst einmal, Fard und Rukun sind Synonyme und beides bezeichnet Taten oder Aussagen im Salah, die das Salah an sich ausmachen. Das heißt, ohne diese Handlung und diese Tat wäre das Salah nicht vorstellbar. Wie zum Beispiel das Stehen im Salah, das Ruku' des Salah, das Sujud des Salah und so weiter und so fort. Die sind also unbedingte Bestandteile. Was heißt unbedingte Bestandteile? Warum unbedingt? Weil wenn sie bedingte Bestandteile wären, dann wären sie in bestimmten Fällen, kann man sie ersetzen durch anderes. Aber diese Bestandteile des Salah sind unbedingt, weil du sie unbedingt erfüllen musst. Solltest du also dich vergessen haben, im Salah hinzustellen, dann musst du dich hinstellen und dein Gebet eventuell wiederholen. Oder solltest du vergessen haben, in die Verbeugung und den Rukur zu gehen, dann musst du diesen Rukun auf jeden Fall nachholen. Dein Gebet wird nicht gültig sein, bis du diesen Teil des Salah auch gemacht hast. Im Gegensatz zu anderen Teilen des Salah, manche Teile des Salah, wenn man sie vergessen hat, kann man sie ersetzen durch die Vergesslichkeitsniederwerfung. Und andere Teile des Salah, wenn man sie unterlassen hat, braucht man gar nichts machen. Und deswegen verstehen wir unter den Fard-Teilen diejenigen Teile des Salah, die unbedingt verrichtet werden müssen und die grundsätzlich nicht entfallen. Grundsätzlich, weil wir reden jetzt hier vom Fard-Salah, vom Pflicht-Salah, wir reden von den 5 Gebeten, und dann darüber hinaus werden wir inshallah ta'ala auch sagen, wie es sich in einem freiwilligen Gebet verhält, denn es gibt Unterschiede zwischen den Pflichtgebeten und den freiwilligen Gebeten. Die Fard-Handlungen erst einmal des Salah entnehmen wir aus einem berühmten Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, den er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages in der Moschee saß und dann kam ein Mann in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Mann, das erste, was er gemacht hat, er ist erstmal hingegangen, hat Allah Azza wa Jal durch 2 Raka'a begrüßt, Tahiyyat al-Masjid gebetet, und danach ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat gesagt, Assalamu alaika ya Rasulallah, der Friede sei mit dir, o Gesandter Allahs. Danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, wa alaika assalam, der Friede sei auch mit dir, irji' fa salli fa innaka lam tusall. Das heißt, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Und das hat der Mann hat dann ein zweites Mal sein Gebet verrichtet. Und dann hat er wieder den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erwiderte den Gruß. Und er sagte zum zweiten Mal, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Und das wiederholte sich 3 Mal. Und beim 3. Mal sagte er, O Gesandter Allahs, ich höre bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich kann es nicht besser, als wie ich es gemacht habe, bitte bring es mir bei. Und dann hat der Prophet alaihi salatu wassalam es ihm beigebracht und ihm Folgendes gesagt. Und das sind die wesentlichen Bestandteile des Salah, entnehmen wir aus diesem Hadith und natürlich aus anderen auch. Aber dieser Hadith ist deswegen sehr interessant und relevant, weil dieser Mann offensichtlich, er hat gebetet, gemäß den Bewegungen hat gebetet, gemäß der sprachlichen Bedeutung hat er gebetet, aber gemäß der religiösen Bedeutung, auf was man auf Arabisch nennt, Hariqa Shar'iyya, hat er nicht gebetet. Das heißt, er hat gebetet und doch nicht gebetet. Er hat gebetet dem Anschein nach, aber religiös gesehen bei Allah Azza wa Jalla, sein Gebet war ungültig. Deswegen, was er zu ihm gesagt hat, alayhi salatu wassalam, müssen Teile des Salah sein, die Bestandteile, die Rukunteile des Salah sind. So sagte er, wenn du dich zum Gebet aufstellst, also haben wir schon hier einen Rukun, den Qiyam, dann sprich den Takbir. Den Takbir ist der Ihram-Takbir. Da haben wir einen zweiten Rukun aus diesem. Dann lies, wie viel du vom Koran möchtest. Oder beziehungsweise, wie viel du vom Koran kennst. Und dieser Mann war ein Anfänger und hat offensichtlich gar keinen Koran gelesen. Und aus anderen Hadithen entnehmen wir natürlich, dass man die Fatiha lesen muss. Danach verbeuge dich, bis du in der Verbeugung zur Ruhe gekommen bist. Er erwähnte die Verbeugung. Er erwähnte auch At-Tuma'nina. Das heißt, dass sich das zur Ruhe kommen in jeder Position. Dann erhebe dich, bis du aufrecht stehst. Das Aufrechtstehen, Al-I'tidal ba'd al-Qiyam, wie man auf Arabisch nennt, das ebenfalls eine Säule, ein Rukun, ein Fard. Danach wirf dich nieder, bis du in der Niederwerfung zur Ruhe gekommen bist. Also auch die Niederwerfung scheint ein Fard zu sein. Dann sagt er hiernach, setze dich hin, bis du im Sitzen zur Ruhe gekommen bist. Das Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen. Dies machst du dann so im gesamten Gebet, sagte er, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und es gibt Versionen, wo dieser Hadith an manchen Stellen ausführlicher ist, an manchen Stellen weniger. Und deswegen, aus diesem Hadith grundsätzlich entnehmen wir die Rukunhandlung des Salah. Jetzt möchten wir sie, bi'idhnillahi ta'ala, punktuell aufzählen. Die erste Rukunhandlung, zweifellos, ist das von der chronologischen Reihenfolge her, dass man sich aufstellt zum Salah, Al-Qiyam. Denn auch wenn man mit dem Ihram Takbir, Allahu Akbar, erst Allahu Akbar, in das Gebet eintritt, so ist Voraussetzung dafür, dass man steht. Deswegen von der Reihenfolge, erst musst du dich hinstellen und danach erst sprichst du den Takbir. Dieses Stehen am Anfang, auf Arabisch Qiyam, entnehmen wir aus diesem Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala an, wie wir gerade entnommen haben, und natürlich aus zahlreichen anderen Beweisen aus dem Koran und auch aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und so hat der Gesandte Allah alaihi salatu wassalam seine Fardgebete immer im Stehen verrichtet, außer in ein, zwei Begebenheiten. Einmal, als er sich verletzt hat, alaihi salatu wassalam, als er von seinem Reittier gestürzt ist, und ein anderes Mal gegen Ende seines Lebens, alaihi salatu wassalam, als er nicht mehr aufgrund seiner Altersschwäche stehen konnte. Ansonsten hat er immer, alaihi salatu wassalam, seine Gebete im Stehen verrichtet. Wir haben vorhin gesagt, wir reden von den Rukunhandlungen, die grundsätzlich Rukun sind im Salah. Warum? Weil wir unterscheiden müssen zwischen dem Fard-Salah und dem freiwilligen Salah. Beim freiwilligen Salah hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns erlaubt, grundsätzlich, er hat uns erlaubt, grundlos, nicht grundsätzlich, Entschuldigung, er hat uns erlaubt, grundlos auch im Sitzen zu beten. Beim freiwilligen Gebet hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns erlaubt, grundlos im Sitzen zu beten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, nachdem du das Isha-Gebet verrichtet hast, die zwei Raka'a nach dem Isha beten möchtest, in der Moschee und am besten natürlich zu Hause, diese zwei Raka'a, wenn du möchtest, kannst du sie auch im Sitzen beten, auch wenn du gesund bist und munter bist und Kraft hast und es die reine Faulheit ist, die dich dazu gebracht hat, dich hinzusetzen. Der Unterschied ist nur, dass zwischen der Person, die im Stehen beten kann und die sich trotzdem hinsetzt beim freiwilligen Gebet, ist die Belohnung, sie entfällt nicht gleich aus. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes, als Imran ibn Husayn radiallahu ta'ala anhu ihn fragte über das Beten im Sitzen, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Stehen zu beten ist besser als im Sitzen. Und im Sitzen zu beten ist halb so viel wert wie im Stehen. Und im Liegen zu beten ist halb so viel wert wie im Sitzen zu beten. Insofern ist das im Liegen ein Viertel der gesamten Belohnung und das Sitzen ist die Hälfte der Belohnung im Stehen. Das gilt noch einmal, wenn man freiwillig betet und die Möglichkeit hätte, auch im Stehen zu beten. Das heißt, du kannst im Stehen beten, möchtest aber einfach im Sitzen beten, weil du jetzt vielleicht ein bisschen gerade müde bist oder weil du jetzt keine Lust hast zu stehen oder auch welchem Grund auch immer du im Sitzen beten möchtest. Was ist aber, wenn eine Person im Stehen nicht beten kann? Jemand möchte ein freiwilliges Gebet verrichten, kann aber nicht stehen und sitzt, gilt dann für ihn auch dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Die Antwort lautet nein. In diesem Fall natürlich gilt für ihn diese Sache nicht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Sachen gesagt oder auch Allah im Koran, die darauf hinweisen, dass eine Person, wenn sie etwas Gutes machen möchte, wenn eine Person etwas Gutes machen möchte und das Beten im Stehen ist etwas Gutes und sie davon abgehalten wird, das heißt, sie kann diese Sache nicht machen aus einem bestimmten Grund, zum Beispiel Krankheit, dann wird Allah Azza wa Jal dieser Person die Belohnung niederschreiben, als hätte sie im Stehen gebetet. Deswegen, wenn also eine Person, Gott bewahre, nicht stehen kann, dann betet sie im Sitzen, und wenn sie die Absicht hat im Herzen, dass sie, wenn sie stehen könnte, sie auch stehen würde, dann schreibt Allah Azza wa Jal ihr diese Belohnung vollkommen zu, als hätte sie auch im Stehen gebetet. Deswegen beziehen wir uns bei dem Hadith von Imran ibn Husayn nur erstens auf freiwillige Gebete und zweitens auf den Fall, dass man die Wahl hat. Man könnte im Stehen beten und man könnte aber auch im Sitzen beten. Ansonsten gilt dieser Hadith von Imran ibn Husayn gemäß der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, nicht. Ebenfalls, liebe Geschwister, stellt sich die Frage, wenn jemand nicht im Sitzen betet, wie wir gerade eben erfahren haben aus dem Hadith, und er betet im Liegen. Auch hier sagen wir wieder, gilt, dass er das freiwillig macht. Und zweitens, also dieser Hadith von Imran ibn Husayn, damit er ein Viertel der Belohnung nur bekommt, er macht das freiwillig, obwohl er im Stehen hätte beten können. In diesem Fall, wie macht man das? Man legt sich auf seinen Rücken und mit seinen Füßen in Richtung Qibla und versucht dabei, seinen Körper leicht anzuheben, wenn das möglich ist. Das ist die richtigste Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und sollte man nicht auf seinem Rücken beten können, dann eben auf seine rechte Seite und auch nicht dann nicht dann eben auf seine linke Seite, denn das alles ist nichts anderes als eine Interpretation der Aussage Allahs, fattaqullaha mastata'tum, fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Ansonsten dieser Hadith, das ist, wenn man die volle Belohnung bekommt. Ansonsten, wenn man freiwillig im Liegen betet, dann natürlich bekommt man nur ein Viertel der Belohnung, wie im Hadith von Imran ibn Husayn gerade erwähnt ist. So viel zum Qiyam. Das Qiyam, also noch einmal zusammengefasst, ist grundsätzlich ein Rücken im Fard Salah. Zweitens, der zweite Rücken ist der Tahrim Takbir. Tahrim Takbir ist der erste Takbir, den man im Salah spricht. Im Gegensatz, warum sagen wir Tahrim Takbir? Weil wir die anderen Formen des Takbir ausschließen wollen. Weil man im Salah sagt man ja nicht nur am Anfang Allahu Akbar, sondern auch bevor man sich verbeugt und bevor man sich niederwirft und bevor man sich hinsetzt und bevor man zur nächsten Raka'a aufsteht, da sagt man immer den Takbir. Aber das ist nicht diese Form des Takbirs hier gemeint, sondern hier nur der Ihram Takbir, das erste Sagen von Allahu Akbar. Und der Grund dafür ist der Hadith von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Miftahu Salah At-Tuhur. Das heißt, der Schlüssel zum Gebet ist die Reinigung. Also der Wudu, der Ghusl, der Tayammum, je nachdem. Wa tahrimuha At-Takbir. Das heißt, in das Gebet tritt man ein, in den heiligen Zustand tritt man ein durch das Sagen von Allahu Akbar. Und وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ, das heißt, du wirst aus diesem Haram-Zustand, kommst du wieder in den Halal-Zustand. Warum Haram-Zustand? Weil bestimmte Dinge sind dir ab jetzt Haram für dich, wenn du im Salah bist, die vorher Halal waren. Und wann wird alles andere wieder Halal, was vorher während des Salah Haram war? Wenn du den Salam gesprochen hast, Assalamu alaikum, gesagt hast. Und dieser Hadith weist deutlich darauf hin, dass diese drei Elemente Teile des Gebetes sind, ohne die das Salah nicht gültig sein kann. Das Tuhur ist logisch, die Reinigung, aber es ist eine Voraussetzung und kein Fard. Und zweitens, das Sagen von Allahu Akbar ist Teil des Salah, denn dadurch tritt man auch da rein ein. Und das Sagen von Assalamu alaikum, gemäß der Mehrheit der Ulama ebenfalls, ist ein Fard, Teil des Salah. Und der Beweis dafür ist dieser Hadith von Ali ibn Abi Talib. Und um in das Salah einzutreten, muss man sagen, Allahu Akbar. Und man darf keinen anderen Ausdruck verwenden. Das ist die richtigste Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah. Danach, der nächste Rückenteil, ist das Lesen der Fatiha. Und ihr seht, jetzt haben wir etwas ausgelassen. Wir haben erstens ausgelassen, zum Beispiel das Heben der Hände im Salah. Ich sage das nur als Beispiel, weil wir reden jetzt hier von den Rukun-Teilen, nicht von Sunnah oder Wajib-Teilen. Wir haben zum Beispiel weggelassen das Heben der Hände beim Sagen von Allahu Akbar. Das hat nichts mit dem Ihram-Takbir zu tun. Auch wenn man öfter sagt Allahu Akbar und zeigt dabei mit den Händen. Aber das Heben der Hände hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass das Sagen von Allahu Akbar ein Fard ist. Und das Heben der Hände ist eine Sunnah über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls haben wir jetzt ausgelassen, dass man zum Beispiel auf die Stelle schaut, wo man sich niederwirft. Ebenso haben wir ausgelassen, dass man den Istiftah-Dua spricht, Subhanakallahumma bihamdik, nach einer Version. Ebenfalls haben wir ausgelassen, dass man A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagt. Und ebenfalls haben wir ausgelassen, gemäß der richtigeren Ansicht der Ulama, das Sagen von Bismillahirrahmanirrahim. Das Sagen der Fatiha an sich ist ein Rukun und darüber haben wir bereits ausführlich gesprochen, warum das auch ein Rukun ist. Aber hier noch einmal der Hinweis darauf, wenn wir sagen, das Aufsagen oder das Lesen der Fatiha oder das Rezitieren der Fatiha oder das Psalmodieren der Fatiha, dann meinen wir damit auch das wirkliche Aussprechen der Fatiha und nicht nur, dass man seine Lippen bewegt. Wenn man nur seine Lippen bewegt, ohne dabei mindestens zu flüstern, ohne dabei einen Ton zu produzieren, dann hat man die Fatiha nicht gelesen. Dann hat man die Fatiha nicht gelesen. Gelesen bedeutet, dass man einen Ton erzeugt. Dieser Ton natürlich ist unterschiedlich stark, ob du Imam bist oder hinter dem Imam betest. Und unterschiedlich stark, je nachdem, ob du ein lautes Gebet verrichtest oder ob du ein leises Gebet verrichtest. Und diese Fatiha gilt für jede, ist eine Fard in jeder Rak'ah. Ist ein Fard in jeder Rak'ah. Und nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten, wenn es eine zweite Rak'ah gibt, und der dritten und der vierten, je nachdem. Und auch ebenfalls unterscheiden wir, gemäß der stärksten Ansicht unter den Ulama, nicht zwischen dem Imam und demjenigen, der hinter dem Imam betet, dem Ma'mum, dem Angeführten. Der Imam ist der Führer und der Ma'mum ist der Angeführte. Und ebenfalls unterscheiden wir auch nicht zwischen ihnen und dem Munfarid, das heißt derjenige, der alleine betet. All diese Personen, sie sprechen die Fatiha, egal ob du in einem freiwilligen Gebet bist oder im Fardgebet bist, egal ob es ein lautes Gebet ist oder ein leises Gebet ist, egal ob du alleine betest, ob du als Imam betest oder hinter dem Imam betest, in allen Raka'at betest du und sprichst du dabei die Fatiha. Das ist die stärkste Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah. Die Fatiha entfällt nur in einem einzigen oder wie heißt es, in, kann man sagen, ein beziehungsweise zwei Fällen. Der erste Fall ist ein allgemeiner Fall, das ist natürlich, wenn eine Person die Fatiha nicht lesen kann, dann spricht er ersatzweise dafür einen Dhikr, wie wir gleich erwähnen werden. Aber der zweite Fall, warum, wenn die Fatiha entfällt, obwohl man sie lesen kann, ist, wenn man nicht genug Zeit erwischt vom Gebet, um sie lesen zu können. Und das ist nur der Fall, wenn man zu spät zum Gebet erscheint. Wenn man zu spät zum Gebet erscheint, das heißt, während der Imam schon mit dem Gebet angefangen hat, mit der Fatiha angefangen hat, stell dir vor, du kommst ins Salah, während der Imam in der dritten Raka'a ist. Und in der dritten Raka'a sagt er gerade für sich, ist er gerade an der Stelle, auch wenn du es nicht hören kannst, aber es geht ja nur darum, wie viel Zeit du erwischst, ist er gerade an der Stelle, wo er sagt, Waradallin. Und in diesem Moment sagst du Allahu Akbar, selbstverständlich wirst du nicht genug Zeit haben, die Fatiha in diesem Fall zu lesen. Und deswegen, wenn man das Gebet nicht von Anfang an erwischt, beziehungsweise wenn man nicht genug Zeit hatte, das Gebet zu die Fatiha zu lesen, das ist wie gesagt nur, wenn man das Gebet nicht von Anfang an erwischt hat, dann kann das passieren. Dann liest man den Teil der Fatiha, den man noch lesen kann. Und ansonsten, wenn man befürchtet, den Imam nicht rechtzeitig im Rukur, in der Verbeugung zu erwischen, dann entfällt der Rest der Fatiha. Das ist der, und diese Ausnahme haben wir deswegen gemacht, weil sie überliefert worden ist in einem berühmten Hadith von Abu Bakrah radiallahu ta'ala anhu. Die Person, die die Fatiha nicht lesen kann, was macht sie? Ebenfalls, sie macht das, was Allah zu ihr gesagt hat, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, seht euch vor Allah vor, soweit ihr könnt. Oder fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Das heißt also, wenn ich von der Fatiha, von den sieben Ayat, nur die erste Ayat kenne, spreche ich die erste Ayat. Wenn ich nur die ersten zwei kenne, spreche ich die ersten zwei. Und wenn ich die ersten drei kenne, spreche ich die ersten drei. Und so weiter und so fort. Ich spreche den Teil der Fatiha, den ich sicher kann. Aber ich darf die Fatiha nicht gemäß der Bedeutung wiedergeben. Das heißt, wenn ich die Fatiha nicht kann, dann ich darf nicht sie ungefähr nachsprechen, sondern ich spreche diejenigen Ayat, die ich kann, und darüber hinaus spreche ich Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Diese Dhikr spreche ich, und so lange, wie ich normalerweise bräuchte, um die Fatiha zu lesen. Also wenn eine Person normalerweise zum Beispiel 15 Sekunden braucht, um die Fatiha zu lesen, dann spricht er diese Sekunden lang diesen Tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, oder nur ein Teil davon, je nachdem wie er kann. Wenn er nur Subhanallah kann, sagt er eben nur Subhanallah. Als Ersatz für die Fatiha, Wallahu ta'ala a'lam. Und das ist natürlich nur der Fall, wenn eine Person zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen das nicht kann, weil sie zum Beispiel sich das nicht merken kann, ein sehr schlechtes Gedächtnisvermögen hat. Ansonsten eine Person, die schon jahrelang Muslim ist, sogar weniger als Jahre normalerweise, ist nicht entschuldigt, wenn sie die Fatiha nicht kann, sondern ihr Gebet ist natürlich ungültig. Sie muss die Fatiha lernen, denn es ist ein Fard des Salah. Die nächste Rukunhandlung ist direkt die Verbeugung, der Rukur. Und ihr seht auch hier, ohne dass ich jetzt jedes Mal das erwähnen werde, auch hier haben wir, was haben wir jetzt ausgelassen? Wir haben ausgelassen, dass der Imam eine Sura liest nach der Fatiha zum Beispiel, oder dass er nach der Fatiha Amin gesagt hat, oder dass er Allahu Akbar sagt, bevor er zum Ruku' geht, oder dass er die Hände hebt, wenn er zum Ruku' übergeht. All die Sachen haben wir ausgelassen, weil die sind keine Rukunteile, keine Fardteile des Salah. Und auch Beweis hierfür ist wieder der gleiche Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, und auch andere Ayat aus dem edlen Koran al-Karim. Hiernach sagte nachdem man den Ruku' im Ruku' war, ist der nächste Rukun, dass man sich wieder aufrecht hinstellt. Und so heißt es nämlich im Hadith von Abu Humayd al-Sa'idi radiallahu ta'ala anhu: Wenn er dann seinen Kopf hochhob, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, stand er aufrecht, sodass jeder Wirbel wieder zu seiner Stelle gelangte. Das ist ebenfalls ein Rukunteil des Salah. Der nächste Teil ist dann der Sujud, die Niederwerfung auf den sieben Körperstellen. Und hiermit ist die Niederwerfung an sich gemeint. Sie ist Teil sie ist ein Rukun, sie ist ein Fardteil, weil man nicht immer extra die Niederwerfung zweimal erwähnt. In jeder Raka'a gibt es ja bekannterweise zwei Niederwerfungen. Aber wir meinen jetzt die Niederwerfung an sich, und da gemeint ist damit die erste Niederwerfung und auch natürlich die zweite Niederwerfung. Und das ist auch zu entnehmen aus dem Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Ebenfalls als nächstes, nachdem man sich niedergeworfen hat, ist das Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen. Denn im Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu heißt es in manchen Überlieferungen, also in manchen Versionen des Hadithes: ثُمْ مَجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. Das heißt, hiernach setze dich hin, bis du im Sitzen zur Ruhe kommst. Dann habt ihr gehört, dass öfter in den Hadithen kam, bis du zur Ruhe kommst. Und das hat er sallallahu alaihi wasallam in jeder Position gesagt. Und deswegen ist die nächste Säule von der chronologischen Reihenfolge her zu sagen, das hätte man am Anfang erwähnen können, aber auch natürlich an dieser Stelle jetzt erwähnen können, zum Abschluss, dass es für jede Rukunhandlung ging, dass man in jeder Position zur Ruhe kommt, die sogenannte Tumma'nina, auf Arabisch nennt man das. Das heißt also, es reicht nicht aus, einfach nur zur Niederwerfung zu gelangen. Denn es kann sein, ich werfe mich nieder, und sobald ich mit meinem Körper, mit meinen sieben Körperteilen, das heißt Nase und Stirn ist eins, dann die zwei Hände, dann die beiden Knie und dann die beiden Füße, diese sieben Teile, sobald sie den Boden berührt haben, habe ich sprachlich gesehen Sujud gemacht, habe ich mich sprachlich gesehen niedergeworfen. Aber ich muss jetzt einen kurzen Augenblick verweilen. Ich muss jetzt einen kurzen Augenblick verweilen und danach, das heißt, bis ich zur Ruhe gekommen bin, und danach erst darf ich diese Position verlassen, damit ich meinen Rukun erfüllt habe. damit ich meinen Rücken erfüllt habe. Ansonsten, wenn ich einfach nur kurz den Boden berühre und sobald ich ihn berührt habe, wieder den Boden verlasse. Oder wie manche Leute, wenn sie in der Verbeugung sind, sagen sie Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd und bewegen sich gleich wieder runter. Sobald sie oben angekommen sind, bewegen sie sich gleich wieder runter zum Sujud. Ja, das ist genau das, worüber der Prophet s.a.w. sprach, als er diesem Mann sagte, irja fasalli fa innaka lam tusall. Das heißt, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Er hat offensichtlich, man hat doch gebetet, ja, aber er hat nicht gebetet auf eine Art, sodass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gebet annimmt. Und deswegen sei jeder Bruder davor gewarnt. Auch diejenigen Ulama, die gesagt haben, dass die Tuma'nina, das zur Ruhe kommen, kein Fard ist, die sagen mindestens, dass es Wajib ist. Die sagen mindestens, dass es Wajib ist. Deswegen darf man diese Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn es kann passieren, Gott bewahre, dass ein Mensch jahrelang betet, aber immer schnell betet. Und das leider sieht man das bei manchen Brüdern. Und es kann sein, dass er sein Gebet nichts gültig ist davon, auch wenn er 60 Jahre lang so gebetet hat. Warum? Weil das ist eine Sache, dafür bist du nicht entschuldigt. Du musst dein Gebet lernen und gerade wenn man dich auch darauf hingewiesen hat, musst du diese Sache erfüllen. Der nächste Rückenteil des Salah ist der letzte Tashahud. Der letzte Tashahud. Tashahud kommt vom arabischen Wort Shahida und Shahida bedeutet unter anderem bezeugen. Gemeint ist eben, dass das Glaubensbekenntnis am Ende des Salah, das uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einem bestimmten Wortlaut beigebracht hat. Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns den Tashahud beigebracht, so wie er uns eine Surah aus dem Koran al-Karim beigebracht hat. Und dann hat er uns beigebracht, At-Tahiyyatu lillah, was-salawatu wa-t-tayyibat, As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, As-salamu alayna wa ala ibadillah as-salihin, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Und diese Version ist die authentischste und die am stärksten überlieferte und diejenigen, über die sich die Überlieferer am wenigsten uneinig waren. Deswegen, viele Überlieferungen, die überliefert sind, stimmen im gesamten Wortlaut so überein. Warum? Weil er, sallallahu alaihi wasallam, ihm diesen Tashahud, wie gesagt, beigebracht hat, wie eine Sura aus dem Koran. Und beim Koran Karim darf man nicht ein Wort hinzufügen oder ein Wort weglassen oder ein Wort austauschen oder statt wa sagt man fa oder das wa mal weglassen. Das alles geht nicht. Beim Koran musst du hundertprozentig jeden Buchstaben musst du genauso aussprechen, wie er es vorgesprochen hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Der letzte Tashahud, gemeint ist damit, dass es manchmal ja auch zwei Tashahud geben kann. Denn wenn ein Salah aus mehr als zwei Raka'a besteht, zum Beispiel das Maghrib-Gebet, dann gibt es ja zwei Tashahud. Nach der zweiten Raka'a sagst du At-Tahiyyatu Lillah und nach der dritten Raka'a am Ende sagst du ebenfalls At-Tahiyyatu Lillah. Und damit man das nicht miteinander verwechselt, gemeint ist der letzte Tashahud und nicht der zweite Tashahud. Weil der zweite, Entschuldigung, der, nicht der erste Tashahud. Gemeint ist der letzte Tashahud und nicht der erste Tashahud. Natürlich, wenn es nur einen gibt, dann ist der letzte der erste. Das ist ja logisch. Insofern, dieser Tashahud, man spricht beim ersten Tashahud, haben wir gesagt, er ist kein Fard. Der erste Tashahud ist kein Fard. Wieso haben wir das gesagt? Naja, weil wir gerade vom letzten gesprochen haben. Automatisch würde das, dass der erste, falls es zwei gibt, kein Fard-Teil des Salah ist. Sondern nur der letzte Tashahud ist ein Vorteil des Salah. Und wie ich gerade auch aufgesagt habe, bis Abduhu wa Rasuluh. Das ist der Teil, den wir meinen, wenn wir sagen, der letzte Tashahud. Ebenfalls, wenn wir diesen Tashahud sprechen, stellt euch vor, jemand würde diesen Tashahud sprechen im Stehen. Das wäre nicht so, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, sondern der Prophet hat es im Sitzen gesprochen. Und wenn wir es im Sitzen sprechen, dann bedeutet das für uns, dass auch das Sprechen vom Tashahud, dass auch das Sitzen an sich ein Vorteil des Salah ist. Würde man also den Tashahud im Stehen sprechen oder im Liegen sprechen, hätte man hier eine Farthandlung ausgelassen. Sollte man im letzten Tashahud sein, Das heißt, am Ende des seines Salah spricht man ja gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam danach noch das abrahamitische Bittgebet. Aber dieses abrahamitische Bittgebet, dieses Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad bis zum Ende, ist richtigerweise eine Sunna, also kein Rukun. Der wird natürlich jetzt hier auch im Buch an dieser Stelle erwähnt. Warum? Weil das Buch grundsätzlich basiert auf dem Text Zad al-Mustaqna und der Autor davon ist der Ansicht, dass es ein Fardteil ist. Deswegen wird es an dieser Stelle erwähnt. Deswegen reicht es nicht, wenn man einfach im Inhaltsverzeichnis guckt und sieht Fardteile und dann sieht man diese ganzen Sachen. Das reicht an dieser Stelle nicht. Du musst schon noch lesen, was dahinter steckt. Es fehlen noch zwei Rückenteile des Salah. Und zwar der vorletzte ist eine selbstverständliche, aber man muss sie erwähnen. Es ist der Tartib, die Reihenfolge der Rückenteile, dass man zuerst steht und danach ein Takbir spricht und danach in den Ruku' geht und so weiter und so fort. Wenn einer sein Salah beginnen würde mit dem Sujud und danach den Takbir und danach den Ruku' oder so, dann wäre sein Gebet ungültig. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, als er sagte, ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكَعًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا und so weiter. Er sagte, ثُمَّ und ثُمَّ heißt danach. Insofern hat er die Reihenfolge so festgelegt und natürlich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir kennen nicht, dass er in einer anderen Reihenfolge gebetet hat. Die nächste und letzte Rückenteil des Salah ist der Taslim. Und der Taslim, versteht man, ist eine Abkürzung für das Sagen von Assalamu alaikum. Oder auch eine verlängerte Form Assalamu alaikum wa rahmatullah oder Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und so weiter und so fort. Denn es geht um den Ausdruck Assalamu alaikum hauptsächlich. Das ist der entscheidende Teil dieses Salam. Deswegen, sobald jemand sagt einmal Assalamu alaikum am Ende des Salah, dann hat er seinen Fardteil erfüllt. Sobald er sagt Assalamu alaikum, hat er den Fardteil erfüllt. Warum? Weil der Prophet sagte alaihi salatu wassalam, wa tahlil wa taslim. Das heißt, man kommt aus dem Gebet raus, indem man den Taslim spricht. Und er hat nicht gesagt, indem man zum Beispiel den Taslim spricht und wa rahmatullah wa barakatuh dazu sagt. Oder dass man ihn zweimal spricht oder dass man ihn nach rechts spricht und danach nach links spricht. Das alles hat er nicht gesagt, alayhi salatu wassalam. Deswegen der Fiqh-Gelehrte unterscheidet zwischen dem, was der Prophet alayhi salatu wassalam gesagt hat, wodurch er die Ummah angesprochen hat und was er selbst gemacht hat. Na'am. Er hat alayhi salatu wassalam in seinen Gebeten offensichtlich meistens Assalamu alaikum wa rahmatullah nach rechts gesagt und Assalamu alaikum wa rahmatullah nach links gesagt, aber das heißt nicht, dass es Fard ist. Fard davon ist, dass man einfach nur Assalamu alaikum sagt. Sollte jemand also in seinem Salah am Ende einfach nur Assalamu alaikum geradeaus nach vorne sagen, ein einziges Mal, dann ist er dadurch aus seinem Gebet korrekterweise ausgetreten. Nur, dass der Muslim diese Sache nicht machen soll und auch nicht anderen Leuten so beibringen soll zu machen, denn was für einen Nutzen hast du davon, dass jemand unperfektes oder imperfektes Salah verrichtet? Du möchtest ja die große Belohnung bekommen. Aber diese Informationen nutzen uns für was? Nutzen uns, wenn jemand zum Beispiel eine Sache weggelassen hat. Dann weißt du, ob diese Sache, die er weggelassen hat, ein Rückenteil des Salah war oder eben nicht. Das sind, liebe Geschwister, was wir erwähnt haben, sind die Fardteile des Salah. Und wir müssen ja drei Arten der Bewegungen und Aussagen im Salah unterscheiden, damit wir alles wissen. Entweder das, was du im Salah machst über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist ein Fardteil, oder es ist ein Wajib-Teil, oder es ist ein Sunnah-Teil. Jetzt wissen wir aber noch nicht, was ist. Deswegen, nachdem wir die Fardteile besprochen haben, müssen wir auch noch die Wajib-Teile besprechen. Und erst danach können wir sagen, der Rest davon ist eine Sunnah. Der Rest davon ist eine Sunnah. Deswegen gehen wir jetzt über zu den Wajib-Teilen des Salah. Die Wajib-Teile des Salah im Gegensatz zu Fard unterscheiden sich in folgendem. Erstmal sprachlich gesehen, beides bedeutet Pflicht. Fard bedeutet Pflicht und Wajib bedeutet ebenfalls Pflicht. Aber gesetzlich gesehen unterscheiden wir zwischen diesen beiden Dingen dadurch im Salah, dass wir sagen, das Fardteil entfällt unter keinen Umständen, wie wir gesagt haben, und die Wajib-Handlungen können unter Umständen entfallen und durch zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen ersetzt werden. Sie können unter Umständen entfallen und durch zwei Niederwerfungen am Ende des Salah ersetzt werden. Können, muss aber nicht. Warum habe ich das extra gesagt? Weil derjenige unter euch, der das Thema schon mal gelernt hat, weiß, dass es ein Unterschied ist, ob ich eine Wajib-Handlung hinter einem Imam unterlasse oder ob ich eine Wajib-Handlung als Imam bzw. als Munfarid unterlasse. Die Wajib-Handlungen sind die folgenden. Jeder Takbir außer dem ersten. Das heißt, der Takbir zum Ruku', der Takbir zum Sujud, der Takbir zum Sitzen, zwischen den beiden Niederwerfungen, der Takbir wieder zur zweiten Niederwerfung und der Takbir, wenn ich aufstehe, zur nächsten Raka'a, wenn es eine zweite gibt. All diese Sachen sind Wajib. Das heißt, ich muss sie machen. Sollte ich sie absichtlich weglassen, ist mein Salah dadurch ungültig. Ausgenommen ist, wie gesagt, der erste Takbir, weil der ist ja Fard, wie wir gesagt haben. Die nächste Sache ist der Tasmi'. Der Tasmi', das Sagen von Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida, zu sagen. Natürlich ist hier, wie wir bereits gesagt haben, wer ist damit gemeint? Der Imam ist damit gemeint und der Munfarid. Ansonsten der Ma'mum, der sagt nicht Sami'a Allahu liman hamida gemäß der Mahat ulama, sondern er sagt nur Rabbana wa lakal hamd, sobald er sich aufrecht hingestellt hat. Und der Beweis dafür ist beim Takbir als auch bei diesem Tasmi' ist die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte beim Takbir, sagt er, Ida kabbar al-Imam fakabbiru. Also wenn der Imam den Takbir gesprochen hat, dann spricht auch den Takbir. Das ist eine Anordnung. Und auch beim Tasmi' sagt er, wenn er sagt, Sami'a Allahu liman hamida, faqulu Rabbana wa lakal hamd. Das heißt, wenn der Imam Sami'a Allahu liman hamida gesagt hat, dann spricht ihr Rabbana wa lakal hamd. Und daraus entnehmen wir erstmal natürlich, dass Rabbana wa lakal hamd eine Pflicht ist, aber auch, dass Sami'a Allahu liman hamida eine Pflicht ist, entnehmen wir nicht direkt aus dieser Überlieferung, aber aus allgemein aus der Überlieferung, dass der Prophet alaihi salatu wassalam das als Imam vorgemacht hat und gesagt hat, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Das heißt, betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Nach dem Tasmi' den Tahmid, das sagen wir Rabbana wa lakal hamd oder eine andere überlieferte Version. Und danach der Tasbih während der Verbeugung und auch der Niederwerfung. Das heißt also, wenn ich in der Verbeugung bin, sage ich gemäß der Sunna, sage ich Subhana Rabbiyal Azim. Und in der Niederwerfung sage ich gemäß der Sunna Subhana Rabbiyal A'la. Und diese beiden Dhikr sind ebenfalls wajib. Und der Beweis dafür ist die folgende Überlieferung von Uqba ibn Amr. Er sagte, als Allah subhanahu wa ta'ala فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ herabgesandt hat, auf Deutsch, so preise im Namen deines gewaltigen Herrn, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt dies in der Verbeugung. Und als die Ayah سَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى, das heißt, preise im Namen deines Herrn, dem Höchsten, herabgesandt wurde, sagte er, sagt dies in eurer Niederwerfung. Und wenn man diese Ayah verinnerlicht, dann weiß derjenige, der Arabisch spricht, dass auch wenn man einen anderen Namen Allahs erwähnen würde, hätte man die Ayah trotzdem erfüllt. Das heißt, wenn also jemand zum Beispiel verwechselt, er sagt im Ruku' sagt er Subhan Rabbi al-A'la und im Sujud sagt er Subhan Rabbi al-Azim, dann sein Gebet ist trotzdem gültig, dann hat die Ayah trotzdem erfüllt. Aber der Sunna gemäß und der Ayah entsprechend der ist es, dass man es so sagt, wie es allgemein bekannt ist. Es gibt auch andere Formen des Dhikr, die überliefert sind, das auch beweist, dass man nicht genau diesen Dhikr sprechen muss. Zum Beispiel sagt der Prophet a.s. eine Brief von Aisha, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Auf Deutsch, gepriesen seist du, O Allah, unser Herr, gepriesen seist du mit deinem dir zustehenden Lob, O Allah, vergib mir. Aisha sagte, er setzte den Koran in die Tat um. ersetzte den Koran die Tat um. Warum? Weil es ist eine Umsetzung der Surat An-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Wer das liest, der weiß, dass es eine Umsetzung dieser Sura ist. Wenn wir sagen, dass dieser Dhikr im Sujud, um Ruku' zu sprechen, wajib ist, dann meinen wir damit das einmalige Sagen davon. Warum? Weil sobald du einmal Subhan Rabbi al-Azim oder Subhan Rabbi al-A'la gesagt hast, hast du die Ayah umgesetzt. Sobald du es einmal sagst, hast du die Ayah umgesetzt. Wenn du es also ein zweites und drittes Mal sagst, ist es eine Sunnah. Es ist eine Sunnah und nicht mehr wajib. Der nächste Dhikr ist, der uns noch fehlt, also einer, der uns noch fehlt, ist der Dhikr zwischen den beiden Niederwerfungen, und zwar während man sitzt. Während man sitzt, gibt es verschiedene Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und alle haben eine Sache gemeinsam mindestens, und zwar, dass er sallallahu alaihi wasallam Duha gemacht hat in dieser Position. Und deswegen lautet die stärkere Ansicht unter den Ulama, dass man in dieser Position Dua zu machen hat, wenn man der Sunna des Propheten sallallahu alaihi folgt. Und manche sagen auch, dass es wajib ist, weil in jeder Position gab es einen Dhikr, der mindestens wajib war. Und so gilt auch für diese Position des Sitzens zwischen den beiden Sujud, dass man einen Dhikr spricht. Aber er hat nichts Spezielles angeordnet, deswegen können wir auch nicht sagen, dass speziell zu sagen, Rabbi Ghfirli wajib wäre. Und auch die Überlieferung, dass er verschiedene Bittgebete gesprochen hat, wie zu Rabbi Ghfirli, Warhamni, Wajburni, Wahdini, Warzuqni oder andere, sie weisen darauf hin, dass man kein bestimmtes Bittgebet sprechen muss. Aber besser ist immer, es gibt eine Regel, sie lautet grundsätzlich, Überliefertes ist besser als nicht Überliefertes. Ebenfalls die nächste Wajib-Handlung ist das Tashahud, der erste Tashahud, wenn es mehr als einen gibt, und das dazugehörige Sitzen. Der erste Tashahud, das erste Mal zu sagen At-Tahiyyatu Lillah, wenn es mehr als einen gibt. Beispiel dafür das Wuhr-Gebet. Dort habe ich zwei Tashahud, nach der zweiten und nach der vierten Raka'a. Und gemeint ist der erste Tashahud von diesen beiden. Dieser ist eine Wajib-Handlung und kein Fard. Dieser ist eine Wajib-Handlung, kein Fard. Und ebenso auch das dazugehörige Sitzen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet im Hadith von Abdullah ibn Malik ibn Buhayna, als er diesen Dhikr und diesen Sitzen einmal weggelassen hat aus Versehen, hat er es ausgeglichen durch zwei Niederwerfungen am Ende des Salah. Und auch vor dem Salah hat er, vor dem Salam hat er diese beiden Niederwerfungen dann gemacht. Das sind, liebe Geschwister, die Pflichthandlungen, das sind die Wajib-Handlungen bei uns im Salah. Und an dieser Stelle wird im Buch noch die Sache erwähnt, dass man in lauten Gebeten laut liest und in leisen Gebeten leise liest. Aber das ist richtigerweise keine Wajib-Handlung, wie es auch erklärt worden ist. Warum? Weil der Prophet alayhi salatu wassalam, wie es heißt in einer Überlieferung von Abu Qatada rahimahullah, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, auf Deutsch heißt es direkt übersetzt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam las in den ersten beiden Rak'a des Wuhr- und Asr-Gebetes die Fatiha und zwei Suren und in den letzten beiden nur die Fatiha. Und er gab uns die Ayat manchmal zu hören. Und das Wuhr- und Asr-Gebet, ist es ein Salah, den man laut oder leise liest? Leise. Und da er manchmal laut gesprochen hat, weist es darauf hin, dass das keine Wajib-Handlung ist, dass man unbedingt leise lesen muss. Aber natürlich sollte man, wenn man so etwas macht, einen Grund dafür haben. Der Prophet a.s., warum hat er das gemacht manchmal? Natürlich, um den Leuten erstmal zu zeigen, dass er Koran liest. Denn, liebe Geschwister, nicht alle Leute, die den Islam damals angenommen haben, der gerade aus der Wüste mal vorbeigekommen ist, nur den Islam anzunehmen und will mitbeten, nicht jeder weiß, wie man betet. Und deswegen, als sie gehört haben, wie er gelesen hat, dann wussten sie, okay, sie müssen ebenfalls lesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal Dinge gemacht, nur um es den Leuten beizubringen. Denkt daran, dass er einmal auf der Kanzel stand und dann das Gemeinschaftsgebet geleitet hat. damit die Leute sehen, wie er betet, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen als Lehrer darf man manchmal Dinge machen, die man als Schüler nicht machen darf. Und als Imam darf man manche Dinge machen, die man als Ma'mum nicht machen darf. Jetzt wissen wir, alhamdulillah, was die Fard-Handlungen sind und was die Wajib-Handlungen sind. Und wir können jetzt sagen automatisch, dass alles andere, was wir vor ein paar Unterrichten besprochen haben, als wir gesagt haben, so verrichtet man ein Salah auf die perfekte Art und Weise, alle anderen Taten, die wir erwähnt haben, sind freiwillige Sunnah-Handlungen. Wer sie macht, dessen Gebet vervollkommnet sich dadurch, und wer sie unterlässt, der wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Alles andere automatisch wissen. Und es ist auch logisch, dass wir diese Reihenfolge erwähnt haben. Wir hätten es auch umgekehrt erwähnen können. Wir hätten auch die Sunnah-Teile erwähnen können und die Wajib-Teile erwähnen können und sagen, wie der Rest ist fort. Oder auch eine andere Reihenfolge. Nur das macht keinen Sinn, aus einem ganz einfachen Grund, weil erstens ist es wichtiger, dass der Zuhörer ausdrücklich erfährt, was er machen muss und sich das nicht irgendwie zurechtreimen soll. Und zweitens, weil die Sunnah-Handlungen deutlich mehr sind als die Fard-Handlungen und mehr sind als die Wajib-Handlungen. Deswegen kürzt man das an dieser Stelle ab, und es wurde ja erwähnt, als wir über das perfekte Gebet gesprochen haben. An dieser Stelle, inshallah ta'ala, machen wir Stopp, was den Unterricht angeht, bi'idhnillahi ta'ala. Und was die beiden Vergesslichkeitsniederwerfen angeht, das würde jetzt an dieser Stelle beginnen, aber das Kapitel ist zu groß, als dass wir das an dieser Stelle beginnen können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Aber wichtig ist als Empfehlung vor dem nächsten Unterricht, dass man nochmal diese Sachen sich merkt, was Fard-Handlungen sind, was Wajib-Handlungen sind, warum? Weil das ist absolute Voraussetzung, um das nächste Kapitel zu verstehen. Denn das nächste Kapitel geht um die Vergesslichkeitsniederwerfung. Und die Vergesslichkeitsniederwerfungen haben nur etwas zu tun, liebe Geschwister, mit Fard- oder Wajib-Handlungen. Hat nur etwas zu tun mit Fard- oder Wajib-Handlungen. Gemäß der richtigen Ansicht unter den Ulama hat das nichts zu tun mit den Sunnah-Handlungen. Und deswegen, wie sollst du wissen, für welche Handlung, die du falsch gemacht hast, dich dafür niederwerfen musst? Das kannst du nur wissen, wenn du weißt, was die Fard-Handlungen sind und was die Wajib-Handlungen sind. Deswegen meine Empfehlung, dass man das bis zum nächsten Mal, inshallah ta'ala, sich nochmal gut durchliest und sich das merkt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.